Rufus, Gamer und Streamer, der will doch nur kurz eine neue Tastatur kaufen. Auto will nicht mehr, Auto will nicht mehr. Rein ins Auto, den Schlüssel mitdreht. Mutter bockt, läuft nur auf einen Zylinder. Auto will nicht mehr. Scheiße, ey, schreit Rufus, der Wagen war doch wegen diesem Fehler bereits zweimal in der Werkstatt. Auto will nicht mehr. Rufus steigt aus, schiebt den Wagen 2 Meter zurück und bestellt die Tastatur bei einem Online-Shop. Auto will nicht mehr. Auto will nicht mehr. Genervt geht der Tag rum, am Abend wird der Abschlepper gerufen. Auto will nicht mehr. Auto wird weggebracht, aber einen Tag später der Anruf von der Werkstatt. Sir, Ihr Auto ist fertig. Auto will nicht mehr. Auto will nicht mehr. Nun aber raufs aufs Fahrrad. Das Auto holen gesagt, getan. Rufus bekommt den Autoschlüssel bezahlt. 20 Euro für ein neues Rad. Das Fahrrad in den Kofferraum gesteckt. Rein ins Auto und Rufus fährt los. Auto will nicht mehr. Geht der Wagen aus, wieder das gleiche Problem. Abschlepper kommt. Rufus hat die Schnauze voll. Nach 3 Reparaturen und 10.000 Euro später. Der Wagen hat immer noch denselben Fehler. Auto will nicht mehr. Nach 400 Meter bei voller Fahrt geht der Wagen aus, wieder das gleiche Problem. Der Rufus hat die Schnauze voll. Nach 3 Reparaturen und 10.000 Euro später. Der Wagen hat immer noch denselben Fehler. Nicht mehr Geld, nur gegen erbrachte Reparatur. Der stößt das Auto ab, wird Amazon Prime Mitglied. Und ab diesem Tag kommt der Einkauf immer nach Hause geliefert. Auto will nicht. Da ist eine Benachrichtigungs-E-Mail von DHL. Wir konnten Ihre Lieferung nicht zustellen. Rufus sauer. Ich war so haus, Ihr Penner. Klingelt. Ding dong machen. Wichser. Gebracht an das andere Ende der Stadt, da kommt Rufus ohne Auto nicht mehr hin. Bei Rufus gegenüber keine 200 Meter, da ist ein DHL und Hermes Packet Shop. Auto will nicht mehr. Rufus spricht. Diese Idioten, da gegenüber von mir ist ein DHL Shop, schreit ihr an der DHL Hotline. Warum? Auto will nicht mehr. Nach 8 Anrufen bei der Hotline, das Paket sollte nun 8-mal dorthin umgeleitet werden. Es nie, das Paket ist nie wieder aufgetaucht, das Auto ist weg. Auto will nicht mehr, Auto will nicht mehr. Rufus bestellte die Tastatur nicht bei Amazon. Scheiß Leben in diesem Land hier funktioniert auch nicht. Schreit Rufus in das Mikrofon, als er live ist. Auto will nicht mehr, Auto will nicht mehr. Deutsche Wertarbeit nicht mehr vorhanden, dafür Wirtschaftssklaverei. Alles wird schlechter. Auto will nicht mehr. Rufus will auswandern. Solange man mit Verbrennungsmotoren unterwegs ist, werden diese Probleme nie aufhören. Verbrennungsmotoren sind eine Krankheit. Immer nur Ärger, immer Probleme. Veraltete Technik, weit über 100 Jahre. Alte Technik, Müll! Auto will nicht mehr. Rufus. Es geht um die gleiche Fehlerrede, Pfiebpumpe bekommt keinen Strom. Jan an alt verlegt, doch als Hallo ist keine. Und du